Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen nicht ruhen, bis wie Lichtglanz ihr Recht hervorbricht und ihr Heil wie eine brennende Fackel. Und die Völker werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit, und man wird dich mit einem neuen Namen benennen, den der Mund Jahwes bestimmen wird. Und du wirst eine prächtige Krone in der Hand Jahwes sein und ein königlicher Kopfbund in der Hand deines Gottes. Man wird dich nicht länger Verlassene heißen und deine Heimat wird man nicht länger Wüstenei heißen, sondern meine Lust an ihr wird man dich nennen und deine Heimat Vermählte, denn Jahwe hat seine Lust an dir und deine Heimat wird wiederum vermählt sein. Denn wie sich ein Jüngling vermählt mit einer Jungfrau, so werden sich dir deine Kinder vermahlen, und Wonne, wie ein Bräutigam über seine Braut, wird dein Gott über dich empfinden. Über deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt, den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch mögen sie niemals schweigen. Ihr, die ihr Jahwe mahnen sollt, gönnt euch keine Ruhe. Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem herstellt und bis er es macht zu einem Gegenstande des Lobpreises auf der Erde. Jahwe hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arme, nie will ich mehr überlassen dein Getreide deinen Feinden zur Speise, noch sollen Fremdlinge deinen Most trinken, um den du dich abgemüht hast. Vielmehr, die es einernten, die sollen es verzehren und Jahwe preisen, und die ihn einbringen, die sollen ihn trinken in meinen heiligen Vorhöfen. Zieht hindurch durch die Tore. Richtet her den Weg für das Volk. Macht Bahn, macht Bahn. Räumt alle Steine aus dem Wege. Pflanzt ein Panier für die Völker auf. Lässt doch Jahwe verkündigen bis ans Ende der Welt, saget der Tochter Zion, fürwahr, dein Heil kommt herbei. Fürwahr, sein Lohn kommt mit ihm, und was er erworben, schreitet vor ihm her. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten Jahwes, dich aber, Zion. Wird man Ausgesuchte nennen, Stadt, die nicht verlassen ward.